天他跟 Sagst du zu dir Ich werd schon schaffen Ich träum von dir Bist du auch einsam Dann glaube mir Du bist geborgen Bin ich auch fern von dir Dann kommt die Nacht Du bist allein Ganz langsam spürt dein Herz Es zieht die Sehnsucht ein Dann kommt die Nacht Sie sagt zu dir Du sollst nicht traurig sein, denn ich bin ja bei dir. Schau hoch zum Himmel und denk an mich. Die Sterne leuchten doch nur für dich, was auch geschehen wird. Ich bin bei dir und komm bald wieder zurück nach Haus zu dir. Dann kommt die Nacht, du bist allein. Ganz langsam spürt dein Herz, es zieht die Sehnsucht an. So allein, mein Herz, das schenk ich dir und will auch deins dafür. Dann kommt die Nacht, du bist allein, ganz langsam spürt dein Herz, es zieht die Sehnsucht an. Sein, denn ich bin ja